Radphase. Lars war vor, ich glaube, 15 Jahren schon mal als einer der früheren oder einer der ersten Referenten in der Freien Uni. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, mit welchem Vortrag damals. Ich habe es nicht mehr gefunden in meinen Unterlagen, aber er war schon mal da. Damals war er richtig da, heute nur virtuell, via Bildschirm, aber das reicht ja auch. Lars wird jetzt gleich live aus Hamburg, aus seinem Wohnzimmer, nehme ich an, zu euch sprechen. Und ihr könnt den Vortrag entweder bei YouTube angucken oder hier im Jitsi. Bei YouTube wird er dann nach Beendigung des Vortrags auch abgeschalten. Die Diskussion findet dann nur hier bei Jitsi statt, damit ihr Bescheid wisst. Also eure Fragen oder eure Beiträge kommen dann natürlich nicht auf YouTube mehr. Ja, Lars ist sozusagen der Studienbibliothek in Hamburg assoziiert, was auch immer das bedeutet, wird er vielleicht nachher selber erklären. Und er schreibt regelmäßig für die Konkret und in der Konkret ist den einen oder anderen von euch ja vielleicht auch aufgefallen, dass er die Ereignisse in den USA in den letzten Wochen und Monaten kritisch und sehr interessant begleitet hat. Deswegen haben wir ihn auch gebeten, ob er vielleicht was sagen könnte zum Thema die allgemeine positive bürgerliche Rezeption der Black Lives Matters Bewegung. Und das wird er jetzt auch tun, glaube ich. Wir hören jetzt den Vortrag Woke Capitalism über die bürgerliche Rezeption. Moment, hier steht's. Über die marktwirtschaftliche Rezeption antirassistischer Proteste. Ja, das geht jetzt eine Zeit lang. Wenn der Vortrag beendet ist, gibt's erstmal eine 10-minütige Raucherinnenpause, die ihr auch anderweitig füllen könnt, als mit Rauchen. Und danach werden wir noch versuchen, hier mit Lars zu diskutieren über Jitsi, wenn das technisch funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Genau. Und dazwischen gibt es immer eine 10-minütige Raucherinnenpause. Es geht jetzt auch gleich los. Ich möchte noch zu guter Letzt auf den nächsten Vortrag, der dann am 4.2., also Donnerstag in einer Woche stattfindet, hinweisen. Da spricht jemand von der Freien Arbeiterassoziation Bonn zum Thema Arbeitskampf im Herzen der Bestie, der ErntehelferInnenstreik in Bornheim. Das gibt es dann nächste Woche. Und jetzt gibt es Lars Quadfasel. Viel Spaß mit Lars und du kannst loslegen. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung nach Bamberg. Auch wenn ich tatsächlich natürlich jetzt lieber in Bamberg wäre, nicht nur, weil ich gute Erinnerungen habe an den Abend mit Rauchbier, sondern auch, weil das vielleicht nicht ganz so strange wäre, wie zu einem Publikum zu sprechen, dabei doch ohne jemanden sehen zu können. Wir hoffen, das Beste draus machen zu können. Und ein Vorteil hat es immerhin, ich kann nicht nur erzählen, was die Hamburger Studienbibliothek ist, sondern tatsächlich zeigen, das hier ist die Hamburger Studienbibliothek. Hinter mir ist das Marx-Regal mit MEW und Mega, was man sicherlich sofort erkannt hat. Und genau, wer in Hamburg ist, kann gerne mal vorbeigucken. Und wer nicht in Hamburg ist, kann trotzdem gerne Fördermitglied werden. Genau, das Beste draus machen. Und wie ja schon in der Anmoderation gesagt, das Beste kommt meistens nicht aus Deutschland, sondern aus Amerika. Ich werde also meine Beispiele vor allem tatsächlich aus den USA beziehen. Aus dem einfachen Grunde, weil natürlich die USA immer noch als irgendwie kapitalistische Metropole sozusagen Trendsetter in allen möglichen Entwicklungen ist, was dann 5 bis 10 Jahre später vermurkst und verhackstückt in Deutschland ankommen wird. Insofern kann man sich dann schon mal drauf einstellen. Genau. Ich werde auch frei referieren. Ich habe beschlossen, ich mache das nicht anders, als ich sonst auch machen würde bei Veranstaltungen. Und jemandem im Internet zugucken, wie er einen Text vorliest, ist eigentlich wahrscheinlich noch langweiliger, als in einer Veranstaltung zu sitzen und sich das anzuhören. Im Sommer 2020 feierte eine trotzkistische Website ungeahnte Erfolge. Das World Socialist Web, von dem, glaube ich, vorher zumindest ich und auch wahrscheinlich 99,9% aller anderen Menschen noch nie etwas gehört hatten. Das World Socialist Web, dem war es gelungen, einige arrivierte Historiker, ich glaube tatsächlich nur Historiker, für Stellungnahmen zu gewinnen, gegen das 1619 Project der New York Times. Und wird tatsächlich seitdem auch dauerhaft in allen möglichen konservativen Medien zustimmend zitiert, wie ja schon auf der wichtigen World Socialist Website stand. Das 1619 Project war, einige werden es vielleicht kennen, eine extra Beilage der New York Times in großer Auflage gedruckt, auch irgendwie gedacht für den Schulunterricht, als Versuch, einen neuen Blickwinkel auf die Geschichte der USA zu entwerfen. Nämlich das Gründungsdatum nicht auch wie üblich sonst, 1776, ja, das Tag der Unabhängigkeitserklärung zu legen, sondern auf 1619, also den Tag, an dem die ersten Sklavenschiffe aus Afrika in Nordamerika angelegt haben und die Geschichte der USA einerseits eben als eine Geschichte der Auseinandersetzung mit Rassismus zu begreifen, sagen wir mal so, beziehungsweise eben auch die Beiträge der afroamerikanischen Bevölkerung an der Demokratisierungsgeschichte der USA herauszustellen, also mit der These, dass eigentlich jeder wichtige Fortschritt ganz wesentlich zumindest mit afroamerikanischer Beteiligung errungen wurde, ob jetzt Civil War oder der Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert oder die Bürgerrechtsbewegung im 20. Das hat eben interessanterweise sowohl Traditionslinke als auch Freunde der Tradition überhaupt mächtig erzürnt. Und World Socials Website hat deswegen tatsächlich alle möglichen namhaften Leute gekriegt, zu sagen, was da alles dran falsch ist an dem Projekt und wie es Geschichte verfälscht. Und bei diesen Leuten ging es natürlich zum Teil einfach um akademische Eitelkeiten, die waren sauer, dass sie ins Projekt nicht eingebunden waren, aber eben auch tatsächlich mit der Beschwerde, dass hier ein zu großer Augenmerk sozusagen genau diese auf das Konglomerat von Rassismus und Sklaverei gelegt wurde und natürlich mit dem spezifisch linken Dreh dazu. Ist jemand im Hintergrund? Entschuldigung. Nee, okay. Mit dem spezifisch linken Dreh dazu natürlich, dass so eine Rassen-, also race-übergreifende Arbeiterbewegung behindert wird und das gesamte weiße Proletariat hier eben abgewatscht wird als Rassisten. Das hat natürlich mehr mit Projektionen zu tun als alles andere, aber ist eben einigermaßen bemerkenswert bezeichnet. Und diese Kritik hat dann auch tatsächlich bis ins Weiße Haus eben Widerhall gefunden, wo Trump in einer seiner letzten Amtshandlungen tatsächlich eine sogenannte 1776-Kommission gegründet hat, um der Verfälschung amerikanischer Geschichte entgegenzutreten. Eine Verfälschung, die behaupten würde, dass Rassismus in irgendeinem Sinne konstitutiv für die Gründungsgeschichte gewesen sei. Diese merkwürdige Koalition aus traditioneller Linker und rechter Freunde der Tradition findet sich tatsächlich immer wieder, wenn es um den großen Komplex geht, den man dann mit so Schlagworten wie Identitätspolitik, Political Correctness oder eben der neueste Begriff in dem Zusammenhang Woke Capitalism zu tun hat. Kamala Harris, so hieß es zum Beispiel in der Konkret, sei nur aufgestellt worden, um qua Identität Stimmen zu gewinnen. Das hätte genauso gut auch auf Fox News gesagt werden können, dem größten konservativen Fernsehsender in den USA. Und ist es bestimmt auch zigmal. Die Black Lives Matter Bewegung wurde von allen möglichen Leuten im Establishment so ans Herz geschlossen. So schrieb der konservative Kolumnist Ross Douthat in der New York Times, um damit Bernie Sanders Bewegung zu neutralisieren, weil die Sanders Bewegung mit ihrer Fokussierung auf Klassenwidersprüche viel gefährlicher sein für das Establishment. Und das hätte wiederum genauso gut auch in der Konkret stehen können oder im Jacobin oder was auch immer das amerikanische Pendant dazu ist. Woke Capitalism ist interessanterweise eben genauso ein Feindbild von Linken wie gerade sehr aktuell der amerikanischen Rechten. Der US-Senator der Republikaner Josh Hawley aus Missouri macht das quasi zu seinem Ein- und Alles-Inhalt irgendwie. Also, ja, ich widerstehe den Woke Capitalists und so. Und wird deswegen dann wieder von Querfront-willigen Linken, zum Beispiel Glenn Greenwald, als möglicher wichtiger Bündnispartner eines konservativen linken Bündnisses für den Fortschritt der Arbeiterklasse angepriesen. Tatsächlich nun gibt ja die Identitätspolitik und alles der Bohai, der dann darauf aufbaut in, sagen wir mal so, in Werbung und sozialen Medienpräsenz, so einen denkbar dankbaren Watschenmann ab. Seien es eben die 28 neuen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten, die jedes Jahr neu dazukommen. Sei es das Geeiere, was man wo wie sagen darf und warum nicht. Die privatsprachliche Nomenklatur, wo dann der Plural plötzlich mit X geschrieben wird oder gar nicht mehr oder der Unterstrich plötzlich mitten im Wort auftaucht. Das Gewurste um die sogenannte Cultural Appropriation, wo Leute, die Dreadlocks haben, sich plötzlich in den Büßerpose werfen und sagen, okay, das haben sie sich von den Afro-Jamaikanern angeeignet, ohne dazu legitimiert zu sein. Und wo die Frage, wer asiatisches Essen kochen darf, eben zu einer Weltanschauungsfrage wird. Das alles macht diese Art politischer Praxis natürlich nicht wirklich attraktiv für viele, außer die, die wirklich viel, viel Energie reinstecken, das sich zum Hobby zu machen. Das Problem ist ja meistens nur, dass die Gegner dieser Praxis letztlich mindestens genauso wenig attraktiv sind. Bei den Rechten ist das immer ziemlich einfach zu zeigen. Wenn der eben erwähnte Josh Hawley, der wirklich so ein bisschen versucht, so eine Art Herrenvolk, Wohlfahrtsstaat, Konservatismus zu propagieren. Wenn also der eben erwähnte Josh Hawley, der Senator aus Missouri, über Woke Capitalism nörgelt, dann meint er in 9 von 10 Fällen damit eigentlich immer nur Silicon Valley, die Hightech-Leute, und zwar insbesondere Twitter und Facebook, die nichts Besseres zu tun haben, als den lieben langen Tag Konservative zu zensieren. Und wie immer hat Trump dafür auch die besten Worte, als er in einer Diskussion aufgefordert wurde, doch vielleicht nicht alles zu glauben, was so auf Social Media verhandelt wird. Er entgegnete Trump, nein, nein, Social Media interessiere ihn gar nicht, das sei ja Big Tech. Ihm ging es um Trump Media. Aber auch jenseits von den albernen Zensurfragen, wo Leute, die eine Partei, einen Fernsehsender und diverse Publikationsorgane haben, sich hinstellen und sagen, dass sie mundtot gemacht werden und damit Riesenauflage erzielen. Also auch abgesehen von dieser Frage ist die Panik über den Untergang des Abendlandes, weil Schwule in der Werbung gefeatured werden oder weil im Geschichtsunterricht auch mal über Rassismus und Sklaverei geredet wird, oder Unternehmen den Versuch machen, halt vielleicht auch mal ein paar Frauen in die Chefetage zu holen, eher ein ziemlich bizarrer Zeitvertreib. Insbesondere in Kombination dessen, dass das dann immer als Ausweis gehandelt wird für das Lieblingssujet der Rechten, nämlich Wall Street und andere Großkapitalisten fördern den Kommunismus. ebenso wenig attraktiv wie die sogenannten klassischen Liberalen, die ihren Universalismus immer dann rauskamen, wenn man sie erwischt. Die also immer behaupten, sie sehen keine Hautfarbe und keine Geschlechter, wenn man mal wieder darauf hinweist, dass bei der Veranstaltungsreihe oder im Publikationsband halt nur weiße heterosexuelle Männer zu Wort kommen. Die Gleichheit aller Menschen, so heißt es ja in der Dialektik der Aufklärung, ist wahr als Idee. Aber der Faschismus und weitergedacht überhaupt die Traditionsstränge von Rassismus, Misogynie machen das natürlich gleichsam falsch in der Praxis. Die Frage, achtest du auf solche Sachen, ist tatsächlich dann eben ein Knackpunkt und nicht einfach irgendwie ein, wie es dann so schön heißt, Fortschreiben von rassischer oder geschlechtlicher Diskriminierung. Was allerdings hat es nun mit der linken Kritik auf sich? Linke Kritik an Identitätspolitik, PC, Woke Capitalism, werden vor allen Dingen zwei Namen meist gehandelt. Einmal der US-amerikanische Literaturwissenschaftler Walter Ben Michaels und dessen Buch The Problem with Diversity. Und einmal der amerikanische Politikwissenschaftler Adolf Reed Jr. Und bei beiden kann man erstmal recht nachvollziehbar nachlesen, dass diese politischen Praktiken oder auch im weiteren Sinne der Kampf überhaupt gegen, also Kampf für Antirassismus, für Frauengleichberechtigung, für Bürgerrechte, letztendlich in eine Sackgasse führt, denn sie entsprechen in ihrer Grundlogik, so die These der beiden, ja gerade der Ideologie des Neoliberalismus. Der Neoliberalismus stellt die Frage nach der Gerechtigkeit, nicht mehr nach der Ausbeutung, sondern ob alle gleichermaßen in der Ausbeutung auch richtig repräsentiert werden. Fokussiert sich auf Forderungen, die nichts kosten, auf Toleranz und ja, auch hinreichende Repräsentation, auf alle mal ein bisschen in sich gehen. Und wenn auch Frauen, wenn auch in den Chefetagen eben 50% Frauen sitzen und je nachdem 20, 10 oder 5% Nicht-Weiße, dann geht es eben der Vorstellung gemäß gerecht zu. Nicht zufällig, so dann eben weiter Michaels und Reed, hat diese Art der Politik seinen Hort, seinen Ursprung und sein Zentrum an den Unis, insbesondere eben an den US-amerikanischen Elite-Unis, die Kaderschmieden der herrschenden Klasse von morgen, wo man alles daran setzt, auch zu zeigen, wie viele Frauen, Schwule, Lesben, Afroamerikaner, Latinos und so weiter man dann auf dem Campus hat und nur die eine Frage nicht stellt, wie viel verdienen deren Eltern. Tatsächlich natürlich hat die Tatsache, dass eben sich die Linke gerade in den neuen sozialen Bewegungen seit den 70er Jahren auf diese Fragen so sehr verlegt haben, auf die ganzen Fragen der Identitätspolitik, etwas eminent Kleinbürgerliches. Eine Individualisierung, in gesellschaftliche Fragen auf das Verhalten zwischen zwei Menschen, Stichwort Toleranz, oder eben auch noch kleiner auf die individuelle Moral zusammenschnurrt, wo es immer darum geht, unter Beweis zu stellen, dass man selber eben anders als die große Masse keine Vorurteile hat. Distinktionsgewinn in dieser Hinsicht ist nun einmal das liebste Spiel des neuen Kleinbürgertums. Und wenn man eben in diesem Sinne aufgeklärt und tolerant und für Diversität auftritt, dann hat eben alles seine Richtigkeit. es ist auch eben immer eine Methode, genau die Leute, die halt, ob durch Bildungschancen, Zwang zur Lohnarbeit oder wie auch immer, halt nicht die Zeit investieren können, wie die Studenten und Akademiker und Hobbypolitiker, denen immer noch mal einen mitzugeben. Die ganzen Fragen des Kanons. Also die Arbeiterklasse, die Arbeiterbewegung, war es zum Beispiel noch wichtig, sich sozusagen diesen bürgerlichen Kanon anzueignen. Und dann kommen irgendwie die neuen Hippen und sagen, aha, das ist alles Schrott, was du wirklich lesen musst, ist. Und dann gibt es irgendeinen möglichst obskuren Schriftsteller, Schriftstellerin, von dem niemand was gehört hat. Und dann hat man es denen da unten wieder gezeigt. Das Vokabular, wie gesagt, das man halt wirklich beherrschen muss. Es gab vor Jahren einmal einen ziemlich bemerkenswerten Fall, wo auf einem der antirassistischen Sommercamps einem dort sprechenden Flüchtling das Wort entzogen wurde, weil er von sich als Flüchtling gesprochen hat und nicht als Geflüchteter. Und schließlich ist eine bestimmte Spielart von Antirassismus, Multikulturalismus, Identitätspolitik natürlich auch immer eine Einfühlung in die Barbarei und damit eine Einfühlung in den Zwang zur Herrschaft in der späteren Karriere, in dem alles, was sozusagen als nicht westlich läuft, in irgendeiner Art und Weise als kulturelle Eigenart entschuldigt, legitimiert wird. Seien es nun irgendwelche islamisch-theokratisch-religiösen Praktiken oder die kunsterbärmliche Debatte über Genitalverstümmelung, wo es die Stimmen von den ganz besonders hippen Leuten gibt, die sagen, ja, aber das ist eine wichtige Stammespraxis, das kann man jetzt nicht mit westlicher Arroganz in Frage stellen. Und diese ganzen elenden Geschichten. Zusammenfassend also, Michaels, Reed, diese Art der Kritikrichtung sagt, das ist alles halt eben ein Ornament der Herrschaft, Werbung für einen Neoliberalismus mit menschlichem Antlitz. Und wie gesagt, in vielen Punkten kann man es damit auch schon mal bewenden lassen. Vielleicht eines der schönsten Beispiele dafür war im 2016er Vorwahlkampf bei den Demokraten, wo Hillary Clinton in einer Rede mal sagte, ja, Bernie Sanders will hier irgendwie die Banken regulieren, aber was hilft das gegen den Rassismus? Okay, das ist ziemlich einfach. Das Problem ist natürlich nur, dass Walter Ben Michaels, Adolf Reed und die anderen über die Sache selbst den Rassismus, die Misogynie, Schwulenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit furchtbar wenig zu sagen haben. Walter Ben Michaels schreibt sogar, eigentlich der Rassismus, die Einteilung der Menschen in Rassen ist halt ein Fehler, den man nicht machen sollte. Und mit der Abschaffung der amerikanischen Jim Crow-Gesetze in den Südstaaten hat er sich dann auch erledigt. Adolf Reed geht nicht ganz so weit, hat aber trotzdem zur Sache selber, außer dass er sozusagen pro forma immer anerkennt, dass es schon noch rassistische Stigmatisierung oder so gibt, nicht viel zu sagen. Und immer, wenn er es mit seinen Gegnern aufnimmt, gibt es auch gar nicht so viel Kritik an der Sache. In seiner Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Schriftsteller Ta-Nehisi Coates, auch in Deutschland, glaube ich, ein bisschen bekannt für sein Buch Between the World and Me und als Autor eines sehr bekannt gewordenen Artikels The Case for Reparations, also Plädoyer für Reparationen für die Sklaverei. In seiner Auseinandersetzung mit Coates schreibt also Adolf Reed einfach, ja, der Coates, der würde so argumentieren, wie man das früher von CIA-Agenten kennt. Der will ja nur irgendwie die Klassenbewegung spalten, weil das ja klar ist, dass Reparationen für Sklaverei so absurd sind, dass es völlig unpraktikabel ist und dass es vor allen Dingen auch eine Zusammenarbeit mit weißen Arbeiterinnen und Arbeitern unmöglich macht. Auch ein anderer, ein dritter Intellektueller aus dieser Crew, Cornel West, auch ein ziemlich bekannter afroamerikanischer Professor, sagt ziemlich ähnlich, der Coates, der Ta-Nehisi Coates, das ist einfach ein Neoliberaler, weil er nämlich so pessimistisch ist. Coates schreibt halt, er kann sich nicht wirklich vorstellen, dass dieses Rassismusproblem je wirklich behoben sein wird. Und man muss da ohne Illusionen mit leben. Und das ist natürlich klar, dass da schießt der Klassenbewegung ins Knie, so eine Art, ja, wenn man da so miesepetrig an die Sache rangeht. Bemerkenswert an dieser Art Nostalgie für eine Klassenpolitik, bei der man implizit eigentlich sogar sagt, naja, konfrontiert mal die Leute aus der weißen Arbeiterklasse nicht so sehr mit Fragen wie Sklaverei, Reparationen und so. Das Bemerkenswerte an dieser Nostalgie für die gute alte linke Politik, wie es sie vor diesen furchtbaren 60ern gegeben hat, meist auch verbunden mit einer Nostalgie für die unmittelbare Nachkriegszeit, als Roosevelt noch den New Deal gemacht hat und der Spitzensteuersatz über 90% lag. Bemerkenswert also an dieser Nostalgie ist, dass es ja kaum etwas Identitätspolitischeres gegeben hat als die gute alte Arbeiterbewegung. Das Geflecht aus Parteien, Gewerkschaften, Arbeiterkulturbund, Arbeiterchören, Arbeitersportvereinen, Arbeiterwohlfahrt und Arbeiterkneipen ist eben wirklich ein Paradefall darin, wirklich eine ganz spezifische Identität zu mobilisieren, nämlich eben genau den Proletenstolz. Das sich zugehörig fühlen zu einer kollektiven Kategorie und daraus Forderungen ableiten. Das ist gar nicht böse gesagt, nicht als Kritik gemeint. Es ist ja tatsächlich kaum möglich, so viele und so nachhaltig zu mobilisieren. So sehr die ja tatsächlich häufig bewundernswerten moralischen Werte der Arbeiterbewegung, Solidarität und so weiter, osmotisch sich verbreiten zu lassen in einem ganzen Milieu, ohne diese Art von emotionalen Überschuss. Einsicht und Kalkül alleine sind in einer unvernünftigen Gesellschaft eben nie genug als Movens, als Motiv sich zu engagieren. Dafür ist die Frage, was beim politischen Engagement rausspringt, wirklich viel zu unsicher. Und man fragt sich dann, kann sich dann immer schon fragen, okay, für die ganze Zeit, was ich jetzt hier in Gewerkschaften, Flugblätter und so weiter gesteckt habe, um paar höhere Lohnabschlüsse zu erreichen, wenn ich da einfach individuell rangeklotzt hätte, wäre ich da nicht sogar besser gefahren. Aber die politische Aktion als Aktualisierung einer wie auch immer verstandenen Identität, also eben als einer kollektiven arbeiterproletarischen Identität, wo man gemeinsam auf die Straße geht, gemeinsam in der Kneipe abhängt, gemeinsam die gleichen Leute hasst, das macht eben dann auch die Aktion schon selber zu einem Lohn in sich und damit sozusagen auch praktisch immer gleich viel schlagfertiger. Und genau das Gleiche lässt sich sagen, für die Bürgerrechtsbewegung, die meisten Kritiker von Identitätspolitik haben ja für die gute alte Civil Rights Ära von Martin Luther King, wo man dann meistens genau ein Zitat kennt, ja immer nur lobende Worte übrig und sagen dann, ah, richtig schief ging es dann ab den 70ern. Das Gleiche also, was ich hier sage, lässt sich sagen für die Civil Rights Bewegung, für die Frauenbewegung, die LGBTQ-Emanzipationsbewegung, die Bewegung für Transrechte. Kein I have a dream ohne Black Power. Keine Gleichberechtigung ohne mein Bauch gehört mir. Keine Schwulen- und Lesben-Ehe ohne Pride Parade. Und nichts identitätspolitischer als der Stolz auf das eigene So-Sein. Handlungsfähigkeit kommt eben nicht aus dem Nichts, sondern braucht immer ein bisschen Hilfe von den anderen, bis man sich halt traut, das Gefühl zu haben, auch was selber zu sagen zu haben und nicht halt einfach nur das vorgegebene gesellschaftliche Urteil über einen unbenommen akzeptiert. Alle diese Bewegungen vollziehen mit anderen Worten die urbürgerliche Dialektik von Partikularem und Allgemeinen nach. Wo einst eben die Identität als weißer bürgerlicher Mann einen zugleich zur Verkörperung des Allgemeinen, des Universellen machte, sind es jetzt eben die Gruppen, deren Status bislang prekär war, die ins Ping-Pong-Spiel einsteigen. Die also aus dem Bewusstsein, etwas Besonderes zu sein, den Anspruch ableiten, als Gleiche behandelt zu werden. Wie in dem jüdischen Witz, den Kremlitzer mal einmal in einem Editorial erzählte. Der Richter fragt den Angeklagten, ob er Jude ist, und der bejaht stolz. Und fragt der Richter, da sind Sie auch noch stolz drauf? Und antwortet der jüdische Angeklagte, wäre ich nicht stolz, wäre ich trotzdem Jude, bin ich lieber gleich stolz. Und das Lustige an dieser Anekdote ist vielleicht, sobald es nämlich auf Fragen des Antisemitismus und des Zionismus kommt, ist genau diese Logik identitätspolitischer Repräsentation vielen Leuten, die sonst Kritikerinnen von Identitätspolitik sind, furchtbar unmittelbar einleuchtend. Das Problem ist nur, und das gilt eben für alle Arten von Identitätspolitik, dass die Doppeldeutigkeit von Differenz und Gleichheit, Besonderem und Allgemeinen, Bourgeois und Citoyen, nicht einfach verschwindet. Gerade eben die Selbstidentifikation als handlungsfähige Subjekte markiert die Beteiligten wiederum als Besondere, als welche, als Krisengewinnler, die sich was Besseres dünken und, während der Wohlfahrtsstaat abgeräumt wird, ihre eigenen partikularen Gewinne einheimsen, sei das eben die Schwulen-Ehe, die Frauenberufstätigkeit und ähnliche Fragen. Und so perpetuiert sich, und auch dafür wäre wieder der Zionismus eigentlich das Paradefall, der Paradefall, das Ressentiment transformiert sich eben in ein sekundäres. Und das Ressentiment wittert ja etwas, nicht unbedingt was Wahres, aber es trifft etwas. Der gesellschaftliche Zerfall im Neoliberalismus, nach Thatchers bekanntem Wort, Gesellschaft gibt es nicht. Der Zerfall eben stabiler Milieus, Gewerkschaften, Kirchen, Arbeiter, Siedlungen überhaupt, Nachbarschaften, all das, für das eben die Chiffre Neoliberalismus steht, war für viele, auf deren Rücken eben diese stabilen Milieus ihre Stabilität gewonnen haben, ja wirklich eine Befreiung. Die Auflehnung gegen die sexuelle Moral, die eben auch in diesem stabilen Milieu weiter tradiert wird. Gegen die Arbeitsteilung in der Familie, gegen die furchtbare Ödnis von Birth, School, Work, Death. All das wäre eben ohne diese Zerfallstendenzen nie wirklich erfolgreich und praktisch mobilisierbar gewesen. Und genau daraus zieht ja auch diese postmodernistische neoliberale Formation des Kapitalismus, wie es sie seit den 80ern so gibt, sein bisschen legitimatorische Kraft, was es überhaupt hat. Und deshalb ist natürlich das Großkapital, und zwar gerade da, wo es wirklich auf der Höhe der Zeit ist, als Hightech, als soziale Medien, Google und Konsorten, die groß Black Lives Matter propagieren, Amazon, natürlich immer gerne mit bei der Partie und auf der Höhe der Zeit, um diesen legitimatorischen Mehrwert einzustreichen. Kein Kohleunternehmen würde da wiederum mitmachen, also nur die zurückbleibenden Kapitalisten. Wenn die mit Black Lives Matter kommen würden, dann würde man ja doch eher an Black Lung Disease denken, als an alles andere. Nur, der Neoliberalismus oder diese spezifische Periode des Kapitalismus befindet sich ja selbst schon längst im Zerfall. Wie es so vor sich hin, spätestens seit 2007, 2008, den großen Kladderadatsch. Seither glaubt ja niemand wirklich diesen ganzen Quatsch mit dem da, die Neuordnung und Umorganisation der Gesellschaft wesentlich auch vorangetrieben wurde. Das ganze Gerede von den Staatsschulden, die uns alle in den Ruin treiben werden, die monetaristischen Dogmen. Wir haben es eben tatsächlich mit einer veränderten Konstellation zu tun, wo auch Analysen wie Neoliberalismus mit menschlichem Antlitz ihren Gehalt verlieren. Entweder, könnte man sagen, geht einfach gar nichts mehr, oder es geht wirklich ans Eingemachte. Das Geschlechterverhältnis, die Ehe, ist ja nicht zufällig das Urbild der Herrschaft. Sklaverei, Urbild der Ausbeutung, das Pogrom, Urbild der Integration. Alles also etwas, auf das der Kapitalismus immer wieder zurückgreifen wird und was er immer weiter vorantreiben und transformieren wird. Und es besteht daher stets die Gefahr, dass selbst der symbolischste Protest irgendwie daran ruckelt. Gerne wird ja gesagt, solche Sachen, an die rassistische Forderung, aber auch natürlich eben das Ganze, ne, wenn in der Werbung plötzlich Schwule sind oder in den Chefetagen Frauen, das ist ja alles nur Symbolpolitik. Aber jeder Aufruhr beginnt mit Symbolpolitik. Jede Forderung sind erstmal nur Worte. Der Witz ist, Symbole sind immer mehrdeutig. Und welche Deutung sich durchsetzt, das entscheidet sich nicht vorab, sondern immer nur im Nachhinein praktisch. Die Frage wird sein, haben wir es hier jetzt eben in der begeisterten Aufnahme der reklamemäßigen Weiterverarbeitung von Forderungen nach Schwulenemanzipation, nach Bürgerrechten, nach Frauengleichstellung. Einfach nur mit einem der weiteren Drehdurchläufe der kapitalistischen Gesellschaft zu tun, wo historisch Ballast abgeworfen wird, damit der Vollzug reibungsloser ist. Oder aber handelt es sich selbst da um einen Auftakt zu den entscheidenden Fragen. Denn immerhin, in den Bewegungen dieses Sommers gegen den Rassismus in den USA, der ja bis auch nach Europa und überhaupt auf die ganze Welt ausstrahlte, ging es ja eben nicht einfach um Toleranz und Repräsentation, sondern um Polizeigewalt. Das heißt, nichts weniger als das staatliche Gewaltmonopol. Wenn wir hierzulande über Rassismus reden, müssen wir über Grenzen, Grenzregimes, über die Frage reden, wer gehört zur Nation und wer nicht. Wenn wir über das Geschlechterverhältnis reden, dann ist darin immer die Frage nach der bürgerlichen Subjektivität gestellt und nach der Zukunft der Gattung. Daran also, was aus diesen Symbolen wird, entscheidet sich, ob Woke Capitalism und die ganzen performativen Gesten der Herrschaft, die ornamentale Umrandung der kapitalistischen Gesellschaft, das Aufbegehren gegen Rassismus inmitten der Festung der Ersten Welt, nur ein weiteres Ärgernis sind oder ein verzweifelter Versuch, einer geschichtlichen Bewegung Herr zu werden. Man darf natürlich, man sollte, man müsste immer pessimistisch sein. Der Materialismus ist immer pessimistisch. Aber wenn man es mal zufällig nicht sein will, weil das Wetter so schön ist und wer weiß, dann lohnt sich ein Blick darauf, wie tatsächlich eben die Feinde der Vernunft auf diesen ganzen Komplex reagieren. Im Zuge der Black Lives Matter Bewegung zumindest trennte sich erstmals seit Jahrzehnten in den USA die Spreu vom Weizen. Louis Farrakhan und seine Nation of Islam rief zur Wahl von Trump auf. Ice Cube, der antisemitische Rapper, traf sich mit Trump und den Konservativen, um seinen Platinum-Plan für die afroamerikanische Community zu diskutieren, wurde daraufhin heftig gedisst und gefragt, wie er bloß darauf kommt, zu glauben, er könne dann mal eben so auflaufen und was aufhandeln. Der Zerfall der Women's March zerfiel über die Frage von Antisemitismus. Und die natürlichen Verbündeten der Antisemiten, der Farrakhans, der Ice Cubes, wiederum sehen in Bidens Wahlsieg und dem Woke Capitalism halt schon Sodom und Gomorra am Werke. Direkt nach Bidens Wahlsieg setzte Vogue, die große Modezeitung, einen Mann in Kleidern aufs Titelbild und das konservative Amerika verlor seinen Kopf und sagte, das haben sie mit uns vor, jetzt wo Biden regiert. Wahrscheinlich wird Biden das nicht durchsetzen, dass alle Männer jetzt Röcke tragen müssen. Aber trotzdem kann man sagen, die Reaktion hat natürlich eine feine Witterung. Denn ohne ein bisschen Sodom und Gomorra wird es eben auch keinen Kommunismus geben. Ich bedanke mich. Ja, vielen Dank, Lars. Ich weiß nicht, ob bei euch allen die Verbindung so schlecht war, dass das bei mir war, aber wir hatten hier ein bisschen Probleme mit der Verbindung. Also es war sehr abgehackt, teilweise nicht ganz zu verstehen, aber ich glaube trotzdem, dass wir Diskussionsbedarf nachher haben und dass wir das auch tun, dass wir auch diskutieren sollten. Das heißt, wir machen jetzt die berüchtigte 10-minütige Raucherinnenpause und es das heißt, um 21.10 Uhr treffen wir uns wieder hier im Chat.